Ja, hier haben wir für euch von Conny News ein großartiges Event. Wir haben nämlich die beiden Menschen gefunden, die in dem berühmten Gosho Aoyama-Foto zu sehen sind. Und, oh, eine Einmeldung! In China ist gerade ein Sackkreis umgefallen, aber machen wir weiter. Nämlich die beiden Menschen, um die es geht. Wir haben sie für euch und wir haben ein Interview mit den beiden Personen. Einmal links neben mir Max W. und rechts von mir Moritz W. Wow! Ihr wart ein wenig erstaunt, dass ich euch unbedingt sprechen wollte, nehme ich an. Ja, ich kann es immer noch nicht so recht glauben. Der Comic-Salon, um den es geht, der fand ja schon 2006 statt. Inwiefern verbindet euch das denn noch heute? Ja, also meines Erachtens verbindet uns neben dem Foto, das ja unter den Conan-Fans natürlich extrem berühmt ist, abgesehen davon nicht mehr ganz so viel. Ja, zur damaligen Zeit hatte ich noch nicht mal einen Facebook-Account, aber auch seitdem wir uns vor etlichen Jahren hinzugefügt haben, ist viel verloren und vorbeigegangen und seitdem macht eigentlich jeder sein eigenes Ding. Verstehe. Dennoch ist es also eigentlich eher so eine Art, ja, purer Zufall, dass gerade ihr beide auf diesem Foto gelandet seid. Nein, also ich persönlich bin auch heute noch ein kleiner Detektiv-Conan-Fan. Ah. Und Moritz und ich kannten uns vorher nicht besonders gut, hatten jedoch beide Interesse an dem Comic-Salon hier in Erlangen und sind dann halt, um Kosten zu sparen, gemeinsam hierher gekommen. Ja, also ich muss auch zugeben, dass ich damals wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, neben wem ich da eigentlich stand. Ja, aber durch die ganze Hinfahrt und das Gemeinsame und dass Max ja das alles so geplant hat, dann wusstet ihr aber schon, dass Gosho Aoyama anwesend sein würde. Ja, damals leider noch nicht. Zu der Zeit war ich, wie gesagt, noch nicht so viel online unterwegs. Mhm. Ich wusste halt nur, dass in Erlangen der sich Manga- und Anime-Fans halt treffen und da wird einem reichlich was geboten auf so einer Con und ja, so war es letzten Endes ja auch. Ah, freut mich, gut. Ja, ich kannte Gosho Aoyama nicht und habe auch die Serie Detective Conan damals nicht gesammelt, hat sich heute auch nicht geändert. Gut, Herr W., besitzen Sie diese Kamera aus dem Bild eigentlich noch? Ja, aber klar noch. Mittlerweile könnte man sie allerdings als antik bezeichnen, aber sie funktioniert natürlich noch. Und für den modernen praktischen Gebrauch habe ich allerdings mittlerweile andere Methoden gefunden. Alles klar. So als Abschluss, würdet ihr euch durch das gemeinsam entstandene Bild als berühmt bezeichnen? Naja, berühmt nicht. Ich bin allerdings ein wenig stolz auf dieses Foto. Aoyamas Besuch in Deutschland war ja immerhin 2006 und das ist immerhin schon verdammt lange her. Ja, ich habe das Bild mit Gosho Aoyama und mir mal ein paar Leuten gezeigt, aber berühmt würde ich mich jetzt auf keinen Fall bezeichnen. Alles klar, ich bedanke mich im Namen von ConnyNews.org herzlich bei euch beiden und auch dafür, dass ihr euch Zeit für das Interview genommen habt. Jo, bitteschön, gerne. Hallo und herzlich willkommen zum 79. Conancast. Direkt nach unserem Intro-Gag heute mal wieder geht es weiter mit dem regulären Jahresrückblick. Wir schauen einmal zurück, was in diesem Jahr 2014 so alles passiert ist. Das haben wir euch ja bereits ausführlich in ganzen 11 News-Podcasts, die jeden Monat, mit Ausnahme des Januars, in diesem Jahr erschienen sind, bereits alles präsentiert. In diesem Podcast, einem Themenpodcast, heute nochmal die Zusammenfassung, was denn in diesen 11 oder 12 Monaten alles geschehen ist, ganz komprimiert und rückblickend von uns betrachtet. Und wenn ich von uns spreche, meine ich natürlich mich und daneben auch noch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, schönen guten Tag, guten Abend. Und ich begrüße unseren Stargast, grüß Gott, Kevin. Huhu, hallo, zum letzten Mal im Jahr im Conancast. Ja, ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid und möchte direkt mit ein paar Sachen aus dem Conncast beginnen. Wir hatten in diesem Jahr, wie gesagt, 11 News-Podcasts für euch produziert. Die haben insgesamt eine Laufzeit von über 633 Minuten. Also habt ihr dort einiges nachzuhören, wenn ihr was hören wollt. Und zugleich auch 11 Themen-Podcasts, die Themen-Podcasts 69 bis 79. Also das ist dann dieser Podcast hier mit der Nummer 79. Da haben wir 549 Minuten aufgenommen und eben noch die heutige Aufnahme mit dazu. Da ist ja noch nicht abzusehen, wie lange es denn sein wird. Wenn der Podcast erschienen ist, wisst ihr das dann natürlich schon. Richtig. Insgesamt also bisher 21 Podcasts, die allesamt rund 56 Minuten gehen, wenn man den Durchschnitt ermittelt. Und damit haben wir in diesem Jahr eine Laufzeit von über 20 Stunden. Also wenn ihr alle Podcasts, die wir in diesem Jahr für euch produziert haben, nochmal anhören wollt, nehmt euch einen Tag frei und hört 20 Stunden lang nur Conncast, Conncast und Conncast. Ja, gibt ja Menschen, die können gar nicht genug von uns bekommen. Ja, genau. Von daher, schreibt uns dann, wie es war. Wer nicht genug von uns bekommen kann, dem empfehle ich auch die längste Ausgabe, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben. Das war der dritte News-Podcast. Es gab ja im letzten Jahr einige News-Podcasts, die waren eher etwas länger, die anderen etwas kürzer. Die längste Ausgabe war der dritte News-Podcast 2014, wo wir über Sailor Moon und die E-Books gesprochen haben. Also da ist wirklich einiges passiert, deswegen haben wir uns da auch mehr Zeit genommen. Weniger Zeit genommen haben wir uns bei dem 11. News-Podcast, also dem vorletzten des Jahres. Da ging es um die Manga-Überschwemmung im Sommer 2015. Viel weitere News gab es da nicht, also wurde das eine etwas kürzere Ausgabe. Also ist ja unterschiedlich, was wir für euch präsentiert haben. Zudem natürlich noch unvergessen zwei Kommentare in diesem Jahr. Einmal zu Film 16, der Anfang des Jahres erschien. Und vor kurzem erst Film 17, da haben wir auch einen Audiokommentar zu veröffentlicht. Dürft ihr gerne mal reinhören. Ja, dann direkt weiter mit ein paar internen Details. Leider war ich mal wieder der Moderator, der bei den meisten Conncasts mit dabei war. War ja in den letzten Jahren auch schon so bei neuen Themen. Leider. Bist du ungern dabei? Ich hätte Philipp? Auch mal das nicht. Ich hätte aber auch gerne noch andere Stimmen gehört. Er hat keinen Bock. Ja, ja, jetzt kommt raus. Ja, okay, ich bin froh, wenn der ganze Kram heute vorbei ist. Nein, so natürlich nicht. 19 Conncasts, bei 19 Conncasts war ich dabei, 9 Themen-Podcasts, 10 News-Podcasts. Kevin war in einer Ausgabe weniger dabei, also 18 Conncasts. Er war bei einem Themen-Podcast weniger dabei. Direkt danach kommt dann schon Olli mit 16 Conncasts, 7 Themen-Podcasts, 9 News-Podcasts. Und an vierter Stelle direkt Bianca, die heute leider nicht dabei ist. Vornehmlich bei den News-Podcasts, 7 Stück. Und nur bei 3 Themen-Podcasts, aber immerhin. Zudem auch Clemens war natürlich wieder mit dabei, 8-mal. Ganz ausgeglichen, 4 Themen und 4 News-Podcasts. Und zu guter Letzt natürlich noch Marcel bei 5 Conncasts, vor allem am Anfang des Jahres. Das waren 2 Themen-Podcasts und 3 News-Podcasts. In letzter Zeit leider nicht so häufig dabei, aber ich hoffe, das bessert sich wieder. Daher auch an dieser Stelle liebe Grüße an die Daumen und liebe Grüße, Marcel, genau. Und Clemens. Und Bianca auch. Und Bianca natürlich auch. Und dann alle, die gerne mal wieder dabei sein wollen. Ja, wir hatten ja auch wieder einige Gäste, nicht wahr? Genau, ja. Da sind zu nennen Christian, Üşük, Lea, Alex und Lukas. Herzlichen Dank an euch alle, die ja im Jahr 2014 bei ein oder mehreren Conncasts dabei wart. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, mich auch. Ist ja auch immer wieder nett, hier auch andere Stimmen dann neben den unseren zu hören. Ja, nicht nur andere Stimmen, auch andere Meinungen. Die sind ja auch immer sehr erwünscht. Genau, und wie im letzten Jahr kann ich gerne nochmal dazu aufrufen, wenn ihr Interesse habt, an einem Conncast teilzunehmen, mal dabei zu sein, zu erleben, wie es hier ist, mit uns zu sprechen und zu diskutieren, dann gerne einfach einen Kommentar hinterlassen oder eine Mail an ps@detektivconnen-wiki.com schreiben. Kurz reinschreiben, dass ihr gerne mal dabei sein wollt, was euch denn so bei Detektiv Conn interessiert, wo wir euch einplanen könnten. Und dann sollte das auf jeden Fall klappen. Genau, Voraussetzung natürlich Skype, weitere Dinge und ein gutes Mikrofon. Genau, und ein bisschen Wissen über Detektiv Conn schadet auch nicht, geht es ja hier. Mhm. Ja. Also wir haben immer so einen Einstiegstest, den müssen alle bestehen. Also die erste Frage ist immer, wie heißt Shinichi Koto mit Nachnamen, ja? Ich weiß. Und dann ist die zweite Frage, wie heißt Ranmori mit Vornamen, ja? Wenn ihr das schon schafft, seid ihr dabei. Oder wie war das? Ja, exakt, oder? Exakt, ja. Glaube ich, ja. Ja. Okay. Ja, dann direkt noch ein paar weitere Sachen aus der Detektiv Conan Community nach dem Conancast, der eigentlich auch dazu gehört. Jetzt noch ein paar Informationen aus Wiki, Forum und Newsblog. Zunächst das Wiki. Da hatten wir 3 Qualitätswochen in diesem Jahr. Da wurden insgesamt über 200 verschiedene Artikel verbessert. Also da auch nochmal recht herzlichen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Und wir zählen natürlich auch 2015 auf eure Unterstützung. Das geht dann direkt im Februar wieder weiter mit der nächsten Qualitätswoche. Also dort gerne dabei sein und fleißig mithelfen wieder. Ja, zudem hatten wir noch einige Gewinnspiele bei uns im Newsblog. Nicht wahr, Kevin? Da wurden Manga, Filme, ja. Kalender und... Schön, schön. Weiß der Geier was alles verlost. Ja, wir haben alles... gefunden und alles verschenkt. Alles weg damit. Alles musste raus bei Kassi und EMA. Und wir haben da weder Kosten noch Mühen gescheut, um euch, ja, so viel Material wie möglich zu beschaffen, in Form von, wie du sagtest, von Mangas, von Filmen und von Kalendern. Genau, zudem waren wir auf diversen Conventions zugegen. Da sind zu nennen die Leipziger Buchmesse, der Japantag, Animagic, Konichi. Und als Abschluss die Frankfurter Buchmesse, zudem warst du ja auch noch auf der Hanami, nicht wahr, Kevin? Richtig, genau. Was war denn, wunderschön. Was war denn dein persönliches Convention-Highlight des Jahres? Meines? Definitiv die Animagic Super, ja. Eindeutig die Animagic, muss ich sagen. Vor allem, also preislich vielleicht nicht, so, aber vom Content, da war massig Inhalt. Und massig Menschen, die ich gerne gesehen habe. Ja, also ich möchte vor allem gerne auf den dazugehörigen Colincast verweisen zu Animagic. Da hört ihr nochmal meine komplette Begeisterung. Die möchte ich hier nicht noch einmal loswerden. Hört euch den Cast an und ihr hört, wie begeistert ich war von der Animagic. Wow. Sehr empfehlenswert. Genau, das war der News-Podcast Nummer 8 2014, wo es ganz ausführlich um die Animagic ging und wir alles besprochen haben, was Toll. Damit zu tun hatte. Ja, was war dein Highlight, Olli? Ja, also ich war ja dieses Jahr nicht auf allen genannten Conventions, das war prüfungsbedingt. Dafür war ich sozusagen als Ersatz hier in Hannover auf der Nikon, wo ihr ja leider nicht konntet. Stimmt, ganz vergessen, ja, Nikon. Auch das war wirklich mal eine super Erfahrung, dahin zu gehen. Aber auch mein Highlight war, wie das von Kevin, dieses Jahr die Animagic 2014, meine erste Animagic. Und meine auch. Der Eindruck war einfach super. Also das Programm war riesig, die Gäste waren super, die Halle, ein Tag, alles war super. Also für eine detaillierte Bewertung am besten nochmal, wie schon gehört, den News-Podcast dazu anhören und ja, einfach die Eindrücke sozusagen nochmal live von uns erzählt bekommen. Genau, also auch ich fand natürlich die Animagic das Nonplusultra der Conventions, möchte allerdings den Japan-Tag nicht ganz vergessen, denn der ist wie in jedem Jahr eigentlich schon das vom User-Treffen größte Event. Also da trifft man ja die allermeisten Leute und verbringt auch die meiste Zeit miteinander und das mit dem Feuerwerk und so weiter und so fort. Ihr wisst das ja alle, kann man nicht eigentlich nur sehr schwer mit der Animagic und anderen Hallen-Conventions vergleichen, weil das ja auf dem freien Gelände ist. Also normalerweise wäre auch bei mir der Japan-Tag das Highlight. Allerdings war die Animagic eben was völlig Neues, da war ich noch nie und das war ja, atemberaubend. So war es einfach, ja. Es war super, ja. Ja, auf dem Japan-Tag gibt es halt auch nicht so dieses Programm, was die anderen Convention halt meist bieten, ne? Also es gibt schon naja, Programm, Moment, aber weniger. Ich muss schon sagen, es gab ja dieses Jahr immerhin diese tanzenden Frösche oder so. Erinnert ihr euch noch? Die gibt's aber jedes Jahr. Ah, hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Also nicht die Frösche, aber es gibt immer irgendein Bühnenprogramm. So, und ja, also unglaublich. Immer, ich kann mich noch an Trommler erinnern und an Show-Kendo-Kämpfe und ja, sowas. Genau. Aber der Japan-Tag ist natürlich für uns auch mehr darauf ausgelegt, die Benutzer zu treffen. Richtig. Während es bei der Animagic und den anderen Conventions auch um das Programm verstärkt geht. Ich meine, niemand fährt zum Japan-Tag, um sich da die Bühnentrommler anzusehen. Vielleicht doch. Also nicht, dass ich wüsste. Also nicht, dass wir, also Philipp betreibt hier wieder, ne, also Gerüchte im Umlauf werden ja gebracht, ne, also vielleicht wollen Menschen ja gerne Trommler sehen, ja? Okay, ich nicht. Okay, ehrlich. Wenn ihr dazu gehört, dann kommt doch auf den nächsten Japan-Tag einfach vorbei. Genau, auch Trommler-Freunde sind eingeladen. Ja, dann beginnen wir jetzt eigentlich mal mit dem richtigen Jahresrückblick sozusagen. Gehen mal ein paar Monate durch. Zunächst der Januar, da hatte Kevin ein exklusives Interview mit einer Anime-Sängerin geführt. Mhm. Nicht wahr, Kevin? Richtig, das war nämlich Petra Schäser. Der Name sagt leider nicht so viel was. Sie hat aber viele Anime-Songs für Toyko interpretiert. Also für das Studio, das dann diese Anime-Songs bei RTL 2 ausstrahlen ließ. Openings und Endings auf Deutsch. Dazu gehörten zum Beispiel Mit aller Kraft oder Ich kann nichts dagegen tun, was ja allgemein sehr beliebte deutsche Conan-Openings sind. Aber auch gesungen hat sie zum Beispiel von einem meiner allerliebsten Animes Ranma 1/2, genau wie du, und Mit der Sonne, bei One Piece übers Meer, super Lied. Ja, und ich würde sagen, wer gerne mal was über sie erfahren möchte, über sie, über ihre Arbeit, ihre Laufbahn und was sie heute so macht, reinklicken, reinlesen, und informiert bleiben. Ja, auf jeden Fall. Sehr informativ, vor allen Dingen, da ich ja selbst persönlich gar nicht so... Ich kenne eigentlich jedes Opening und so, was halt im Fernsehen und auf den CDs, die hier in Deutschland rausgekommen sind, da kenne ich jedes, aber dass halt so viel auch von einer Sängerin sind, das habe ich dadurch erst erfahren. Ja, genau. Genauso reinklicken solltet ihr auch in ein Wort zum Sonntag, zum 6-jährigen Jubiläum, das ich damals verfasst habe, das war ja am 16. März. Auch sehr interessant, dort gerne mal vorbeischauen, wenn euch das näher interessiert. Genau, haben wir uns mal was anderes einfallen lassen, aber wie ich finde, hast du eine wunderschöne Geschichte geschrieben gehabt. Hat mir sehr gefallen zu lesen und den Kommentaren nachzuurteilen, auch den anderen Lesern. Ja, vielen Dank, das gebe ich gerne zurück, denn im April, am 1. April, gab es dann ein Interview mit den Personen vom Goshu Aoyama-Foto, das natürlich frei erfunden war von Kevin. Und da auch nochmal herzlichen Dank für den schönen April-Scherz, auf den diesmal leider nicht so viele Leute reingefallen sind, aber ich glaube, das war zu erwarten, oder? Ja, war es. Ja. Aber es sollte auch nur ein kleiner Gag sein und ich denke, für diesen Zweck konnte es erfüllen. Ja, im Mai gab es dann noch bei uns im Conan-Forum den alljährlichen Charakter-Contest, bei dem es diesmal einen neuen Sieger gab, nämlich Conan Edogawa konnte das erste Mal die Krone für sich gewinnen. Direkt vor Yukiko Kudo, also direkt vor seiner Mutter, vor Wermut und vor seinem alter Ego Shinichi. Also auch da nochmal herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Jahr. Es gibt auf jeden Fall wieder einen Charakter-Contest. Also Heiji war nicht Zweiter, oder wie? Ausnahmsweise nicht, nein. Gut, nach dem Mai ist bei uns in der Detective Conan Community nicht mehr so viel passiert. Deswegen springen wir direkt einmal über zum Anime im deutschen Fernsehen. Diesmal an dieser Stelle ein paar andere Kategorien, als ihr es bei uns aus dem News-Podcast gewohnt seid, um euch einen besseren Überblick über den Verlauf des Jahres 2014 zu geben. Gehen wir jetzt zunächst auf den Anime im deutschen Fernsehen ein und gehen dann später nochmal gesondert auf den 17. Film ein. Gut, und beim Anime im deutschen Fernsehen hatten wir im Februar zunächst die Meldung, dass sich RTL 2 komplett aus dem Anime-Programm zurückzieht. Es klingt schon so, als wäre das Jahre her, aber es war doch in diesem Jahr, dass RTL 2 keine Anime mehr zeigen will und auch die Online-Plattform nicht mehr fortsetzen möchte. Stimmt, ja. Das war ein Ereignis. Also, man hat ja RTL 2 abgeschrieben, schon lange, aber das ist doch etwas, was so, ja, eine Ära geht einfach zu Ende. Ja. Und das ist schon für mich persönlich ein großes, Stück an Erinnerung gewesen. Also RTL 2, ohne RTL 2 wäre ich nicht hier. Ja. Ihr auch nicht, oder? Nein. Geht's uns, glaube ich, allen. Also, ich kann mich an die Anime-Nachmittage früher erinnern. nach Hause gekommen und gleich von 1 bis 16 Uhr oder so nur Animes geschaut. Ja, wie es sich gehört, ne? Ja. Gehörte. In dem Alter, wenn man nichts zu tun hat, guckt man Animes. Ja, auch heute noch, wenn man... Hoffentlich, ja. Wenn man nichts zu tun hat, wie du sagst. Ja. Aber meistens hat man mittlerweile was zu tun. Ja, Philipp? Ja, genau. Da geht's auch direkt über zu der nächsten traurigen Meldung. Nämlich geht es um Viva. Allerdings war es im März noch so, dass Viva ein Comeback von Detective Conan geplant hatte und angab, dass es sicher sei, dass Detective Conan zurück zu Viva kehrt. Allerdings nicht mehr 2014. Also wurde uns da Hoffnung gemacht für 2015, 2016. Was sich dann allerdings später als Irrtum herausstellte. Mhm. Aber zwischendrin passierte ja noch mehr. Genau, und zwar gab es bei uns im April ein exklusives Interview mit Kase, das auch wieder mal Kevin geführt hatte. Und ich denke, da weißt du noch nähere Informationen zu, oder? Genau, ja, das war nämlich... Also im April, ja, auf der Leipziger Buchmesse habe ich das geführt, war ziemlich lustig, mit Cécile Verrat von Kase. Wir haben da uns am Kase-Stand hingesetzt und während die Leute vorbeigelaufen sind und sich die Mangas und Anime so angeschaut haben, sind wir beide da rumgesessen, haben da das Interview geführt, also war schon ziemlich lustig eigentlich, ja. Ich konnte da ziemlich viele sehr interessante Details herausfinden. Zum Beispiel ging es ja darum, um die alten und auch neuen Conan-Folgen. Wurde ja auch mal wieder gesagt, ja, also die Veröffentlichung auf DVD geht nicht mit den alten Folgen, da diese ja, da die Lizenzrechte dafür weder bei Kase noch vom japanischen Lizenzgeber liegen. Sondern am Nordpol beim Weihnachtsmann. Richtig! Und jetzt zum Wetter. Das ist halt ein Stichwort gewesen, was für viel Spekulation natürlich sorgt, aber auch, ja, wer hat die Rechte? Wer? Ein anderes interessantes Detail war ja auch, dass man gesagt hat, ja, wir planen den 17. Film erstmals, auch bei Anime und Demand als Online-Stream anzubieten. Ja, erst vor wenigen Tagen ist das dann auch Realität geworden. Finde ich super. Ja, genau. Auf den 17. Film gehen wir ja später noch ein. Mhm. Zunächst bleiben wir noch beim Anime im deutschen Fernsehen. Da wurde es dann im Sommer eher ruhiger, weil es da dann auch verstärkt um den Film ging. Oh, eins möchte ich noch einwerfen gerne. Gerne. Philipp, was war denn dein Lieblings-Conan-Film? Oder was ist er? Ist es immer noch derselbe? Der 6. Film, ja. Phantom der Baker Street? Ich verstehe die Frage gerade nicht, ja. Das Phantom der Das ist auch der Lieblingsfilm von Cécile Verrat übrigens. Stimmt, hatten wir damals ja schon gesagt, nicht ja. wahr? Ja. Das war sehr schön. Nach dem Sommerloch kam dann die Meldung im September, dass Jepp von ProSieben Max weiterhin großes Interesse an Detective Conan zeigt, was dafür ein bisschen Verwirrung stiftete, weil ja auch Viva immer noch an einem Comeback für Detective Conan plante, woran wahrscheinlich niemand mehr glaubte, aber für 2015 oder 16 stand es dann noch im Raum und jetzt kam Jepp dazu und hat gesagt, wir haben auch Interesse an Detective Conan. Da gab es einige Verwirrungen. Im Oktober wurde dann allerdings klar, Anime und Viva passt nicht mehr zusammen, alles gestrichen, raus, vorbei. Auch diese kleine, aber doch nennenswerte Ära von Anime bei Viva. Man muss wirklich sagen, ungeschnittene Conan-Folgen, wow. Die hätten wir nur gesehen auf den DVDs, die es zur Serie gibt. Von denen gibt es aber nicht viele. Von daher haben wir tatsächlich von sehr vielen Folgen eine ungeschnittene Uncut-Premiere erlebt. Dafür großen Dank. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man dann halt jetzt nochmal die Folgen, also die geschnittenen sieht, dann merkt man schon, was da alles fehlt. Zur allgemeinen Situation möchte ich gerne noch sagen, mit Jeff, also auch jetzt aktuell, wo ihr den Conan-Cast hört, hat Jeff noch Interesse, auch ProSieben Max bekundet immer wieder, auch sehr, sehr offen, dass sie Interesse haben, einfach nur das Problem ist die nicht verfügbare Lizenz. Ja, ich meine, bei jedem Anime ist klar, wo die Lizenzen liegen. Nur bei Detective Conan ist es irgendwie so, dass die unterm Tisch verschwunden sind oder in den Weltraum geschossen wurden. Keine Ahnung, wo die sind. Es ist War mir Portal ein, 2. Ja. Es ist mir ein Rätsel, wie diese Lizenzen so verschwinden konnten. Da müsste man Conan mal beauftragen oder Kokoro. Ein Meisterdetektiv. Auf hoher See? Auf hoher See. Ja. Bitte. Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Gute Überleitung. Danke euch beiden. Der 17. Film ist dieses Jahr in Deutschland erschienen. Da haben wir auch schon einen Audiokommentar zu veröffentlicht. Gerne nochmal der Hinweis darauf. Zunächst allerdings zur Geschichte. Im März wurde bekannt, dass Kaseel sich die Rechte gesichert hat und der Film im Herbst 2014 erscheinen soll. Damals hieß es noch Herbst, also war noch recht unklar. Wann er jetzt genau erscheinen soll, im Mai, also 2 Monate später etwa, wurde dann bekannt, dass er im September erscheinen soll. Danach wurde es dann auch wieder ruhiger, keine Meldung, so wie es ja immer der Fall ist bei Kase, wenn man eine Ankündigung bekommen hat. Im Juni ging es weiter mit den Synchronarbeiten, die bald starten sollen zu Film 17, was damals ja für ein bisschen Verwirrung sorgte, weil der Film schon angekündigt wurde, noch nichts synchronisiert wurde. Ja, ne? Aber gleichzeitig hieß ja das auch, okay, das reicht ja noch bis September. Offensichtlich schon, ja. Ja, im August dann die Hiobsbotschaft, Film 17, auf Oktober verschoben, also 1 Monat und zig Tage später als bisher geplant. Genau, Halloween, ne? Stimmt, ja, 31. Oktober war der Release. Reformationstag. Ja, beides. und im August wurden auch die technischen Details bekannt. Und auch bekannt, dass der Film auf der Konichi nicht verkauft werden sollte und auch eine die Premiere dort mit deutscher Tonspur sollte ans Wasser fallen, fand dann aber doch statt, oder wie war das? Genau, sie fand dann doch statt auf der Konichi. Das war sehr schwebend, also ich habe ja auch mit den Kassel-Mitarbeitern gesprochen, sie sagten, ja, wenn den Film dabei hat, dann wird er gezeigt. Und wenn nicht, dann eben auf Japanisch. Mit deutschen Untertiteln. Also es war alles sehr hektisch, sehr Last-Minute-mäßig. Hat aber alles geklappt. Ich glaube, Dirk hatte den Film dann mitgebracht. War ziemlich lustig, ja. Also, das war alles so, ja, toller Verein, muss ich sagen. Ich find's einfach lustig. Alles noch menschlich und, ja, also, ja, ich, ach nein, kannst du nicht erklären. Ich find's einfach toll. Ich hab gerade ein richtig breites Grinsen auf dem Gesicht irgendwie. Ja, ich find's toll. Ein breites Grinsen hattest du auch auf dem Gesicht, als der Film dann am 31. Oktober erschienen ist, nicht wahr? Ja, genau, so war es. Allerdings hatte ich den Film ja schon ein bisschen vorher. Da gab's dann wieder so ein Unboxing-Zeug und ein Gewinnspiel, wie wir schon sagten. Ja, toll, tolle Sache, ja. Genau, und im Dezember, also vor einigen Tagen, Wochen, erschien dann unser Audiokommentar zum 17. Film. Da waren wir drei auch dabei und zusätzlich noch Lukas. Liebe Grüße an ihn. Ja, auch sehr schön. Wie gesagt, da gerne mal reinhören, wenn euch der Film interessiert. Auf jeden Fall ein höherer Wert. Genau. Allerdings, seitdem ist noch mal mehr passiert, bezüglich Film 17. Nämlich ist dieser jetzt auch zusammen mit Film 16 auf der Video on Demand Plattform von Kase, nämlich Anime on Demand verfügbar. Dort kann man den also völlig legal im Online-Stream anschauen. Man zahlt ein bisschen, ich glaub, man kann ihn 48 Stunden ausleihen für 2,99 und für, glaube ich, 7,99 ja, genau, kauft man sich, oh, danke Philipp, kauft man sich dann den kompletten Film und kann ihn dann immer ansehen, wann man mag. Wie ich finde, persönlich, eine tolle Sache für alle, die jetzt ungern viel Geld ausgeben möchten für einen Film. Also, ich sag mal so, Hollywood-Streifen kosten ja selten, also nie, 20 Euro oder so. Mit 7 Euro, beziehungsweise 3 Euro kommt man auch gut nochmal weg, oder? Ja, ist ein fairer Preis, wie ich finde, um den Anime-Markt zu unterstützen in Deutschland. Ja. Und auch, dass man selber sich nicht überfordert fühlt mit allzu viel Geld. Tolle Idee, dass man das ja sozusagen dann machen kann. Dieses Filme-Leihen kenne ich sonst noch von früher nur aus der Videothek und das ist schon ein paar Jahre her. Also wirklich Die sterben ja auch schon aus, ne? Ja. Eine tolle Idee, dass man das halt auch machen kann. Und ja, auch die andere Option, dass man sich den Film dann dort kaufen kann und dann auf den Computer runterlädt, nehme ich an. So funktioniert das? Nein, Online-Stream heißt, man, ja, wie ein YouTube-Video. Wird einfach geladen, während du schaust. Das eine ist eben für 48 Stunden und das andere ist auch in 2 Jahren noch gültig. Ja. Ja. Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist ja eine super Sache. Weil dann kann man, wie gesagt, den Film auch überall sehen. Man braucht halt nur einen Computer dazu und. Also ja. Internet wäre nicht schlecht, ja. Wenn man dann, ja, gerade in unserer heutigen Zeit mit den Smartphones, auch eine super Idee. Wobei ich glaube, den Film mir nicht einfach mal in Timbuktu anschauen würde. Ich glaube, dann wäre meine Rechnung, ja, ich müsste, ja, ausziehen, glaube ich. Ja. Oder sterben. Jedenfalls eine super Sache, auch für die Leute, die halt nicht so viel Platz haben in ihren Zimmern und halt sich keine vielen Regale für die Filme und Mangas leisten können. Also auf jeden Fall eine super Idee. Ja, ist halt ein Problem. Ne? Regale ist ein Problem. Hab ich jetzt halt auch öfters. Man braucht Platz, wenn man Fan sein will. Ich meine, wir haben mittlerweile schon 17 Filme und wir wissen nicht, wie viele noch kommen werden. Und 80 ja. Bände, über 80 und zig Sonderbände mittlerweile auch. Das nächste Jahr wird nicht weniger. Ja, also... Ja. Da. Meine Videospiele, ich persönlich habe jetzt in einer Schublade verstaut. Also total blöd gelöst, aber ich weiß nicht mehr, wohin damit. Ich brauche mehr Regale, definitiv. Wir möchten hier aber keine Werbung machen oder so für irgendwelche schwedischen Möbelhäuser oder so. Ja. Das hast du jetzt erst damit gemacht, ja. Oh, ja, naja. Mantendo, ne? Mantendo, ja. Uni. Ja. Im Pelikan. Bevor das hier ausartet, sage ich mal, wir machen weiter ja. mit dem Manga in Deutschland. Da ist ja auch einiges passiert bei EMA, die ja als einziger hier zur Seite stehen, unserem kleinen Detektiv. Ja, im Januar wurde bekannt, dass die Übersetzungen von Josef Scharnel zu Band 79 und dem Kick It Like Conan Sonderband abgeschlossen sind, die ja in 2014 hier in Deutschland erschienen sind. Also direkt zu Jahresbeginn eine positive Meldung. Im Februar gab es dann die nächste positive Meldung und zwar kündigte EMA an, auch auf E-Mangas zu setzen, also E-Books, also Manga jetzt auch als E-Book zu veröffentlichen. Damals war noch unklar, ob Detective Conan auch dabei sein wird. Das wurde dann Stimmt. erst im März bestätigt, dass die Bände erscheinen und zwar jeden Monat 3 Stück, genau. sodass man schnell aufholt. Auf den aktuellen Stand sind ja 80 Bände aufzuholen. Ich meine, das geht nicht von heute auf morgen. Oder ginge schon, aber will keiner. Wer es hat, ne? Zudem wurden die Termine für Band 81 und 82, also in der gedruckten Form, von Amazon enthüllt, was auch später dann von EMA bestätigt wurde. Im April kam dann Band 79 nach Deutschland, im Mai Kick It Like Conan Sonderband, wo wir auch eine offizielle Vorschau zu gemacht haben, nicht wahr, Kevin? Richtig, da habe ich von Edmund Manga den Band viele, viele Tage im Voraus zugeschickt bekommen, habe ein paar Bilder veröffentlicht und das kam sehr, sehr gut bei euch an. Ich bin auch im Gespräch, ob man da nicht Ähnliches auch mit den neuen Sonderbänden von 2015 machen kann. Genau, da sind mal. Ja zig Bände in Planung. Ja. Genau. Im Juli 2014 erschien dann allerdings noch Band 80 in Deutschland. Im August wurde dann eben der Aoyama-Sonderband, ein Sonderband für 2015, bestätigt. Im September kam die Meldung, nachdem jetzt die E-Manga ja schon ungefähr ein halbes Jahr liefen damals, dass diese sich besser verkauften, als EMA das erwartet hatte, was auch für mich sehr unerwartet kam. Naja, für mich ist eher... Was hat EMA erwartet? Ich weiß nicht, was man von E-Manga erwarten kann. Das ist ja ein schwieriges Feld. Ja, sehr schwer. Und ich denke da... Ich kenne auch niemanden, der sich die lädt, ehrlich gesagt. Ich hatte mich mit ein paar unterhalten, die das wirklich mal vorhatten. Ob sie es dann getan hatten, weiß ich nicht. Aber ich habe persönlich noch keinen einzigen gekauft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich einen. Ich wollte es mal testen. Die Qualität ist in Ordnung. Also ich habe zwar nur ein iPhone, der ist halt sehr klein, aber in Ordnung. Es ist machbar, man kann es lesen, aber es ist schon auf dem iPhone eine Formelei. Auf dem iPad jedoch ist es ziemlich gut. So meine Meinung. Ja, ich bin in der E-Branche so gar nicht unterwegs. Also ich bin da wirklich traditioneller Buch- und Manga-Leser und ja, werde auch in nächster Zeit nicht auf die Schiene aufspringen. Ja, also ich bin da ein sehr, ja, sagen wir mal, nostalgischer Mensch. Ja, das macht ja nichts. Finde ich auch. Meistens abends. Meistens, wenn wir den Collin-Cast aufnehmen. Ja. Aber es ist eine gute Sache für, ja, wie gesagt, für diejenigen, die keine Regale und nicht so viel Geld haben, weil die E-Mangas sind ja auch etwas billiger als die normalen. Ja, genau. Also wer sparen möchte, ist da richtig, muss man schon sagen. Ja, wobei da, glaube ich, kürzlich die Meldung kam, dass der Startpreis 4,99 nur noch für eine gewisse Zeit gilt. Also ich weiß nicht, ob EMA da plant, den Preis zu erhöhen. Wäre natürlich sehr schade, denn ich finde... Ja, dann wäre der Vorteil aber weg. 4,99 ist der eigentliche Vorteil, den diese E-Manga ja eigentlich nur haben. Es sei denn, man hat keine Regale, aber ja. Oder man möchte nicht irgendwie 80 Konnenbände mitnehmen in den Urlaub. Ja. Dann hat man sie eben auf dem iPad oder so. Ja. Oder auf dem Tablet, meine ich. Kindle Fire HD, ja. Ja, jetzt wo wir... ich sehe gerade auf dem Konto sind gerade die 5 Euro von Amazon angekommen. Für die Schleichwerbung, ja, alles genau. Ja, machen wir direkt weiter, um das machen zu vertuschen. Machen wir weiter, ja. Im Oktober erschien Band 81, der aktuellste deutsche Band bisher hier in Deutschland. Und zudem wurde das EMA-Programm für 2015 bekannt gegeben, eben mit den ganzen Kracher-Sonderbänden hier von FBI über Gosho Aoyama-Sonderband, über den Hohe See-Anime-Comic und den regulären Manga. Mhm. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Also zig Bände wurden für 2015 bekannt gegeben, also hier schon darf schon sich extrem aufs nächste Jahr gefreut werden. Allerdings möchte ich gerne noch beim bisherigen Jahr bleiben, 2014. Da sind ja 3 Bände veröffentlicht worden, 79, 80 und 81, sowie der Kick It Like Conan Sonderband. Habt ihr da einen speziellen Favoriten unter diesen 3 oder sagen wir 4 Bänden? Also nicht inhaltlich, aber vom äußerlichen Kick It Like Conan. Sieht fabelhaft aus. Ich schaue ehrlich gesagt immer noch manchmal rein, klappe auf, klappe um und da noch was zum Aufklappen und hier noch ein Sticker und da noch, wow. Ja, da würde ich mich, glaube ich, anschließen, denn die 3 Bände, 79, 80, 81, fand ich inhaltlich jetzt nicht so überragend. Von daher der Sonderband wegen seiner Aufmachung. Ja, herrlich. Denke ich auch. Und du, Olli? Sehe ich eigentlich ähnlich, weil dieses Design des Bandes, das ist absolut neu, das hat man noch nicht hier erlebt und man kann... Also ich kenne das noch von keinem anderen Manga. Nee, kenne ich auch. Man kann klappen und man hat Sticker drin und Bilder. Hier dieses Bild, wenn man das Ganze aufklappt. Farbbild. Und Aoyamas Bild ist auch mit drin. Und selbst wenn man den Manga zugeklappt ins Regal stellt, hat man auf der einen Seite so grünen Rasen. Und wenn man ein bisschen naturlieb ist, ist das auch ganz schön. Also... Also keinen echten, das ist ja nur draufgemalt. Okay. Ach so, okay, dann habe ich meinen ganz falsch benutzt. Alles klar. Für 9,99 Euro gibt es in unserem Amazon-Shop einen neuen, Olli. Kannst du Golf drauf spielen? Ja, dann werde ich doch gleich mal unsere Seite unterstützen und die in unserem Wiki-Shop bestellen, was natürlich alle anderen auch gerne tun können. Genau, wenn sie möchten. Habt ihr eigentlich die Sticker aus dem Kick It Like Conan Sonderband schon benutzt mittlerweile? Nein, oder? Nein. Es kommt drauf an, wie man es sieht. Also wir waren ja auf der Animagic, wo man von EMA Lose kaufen konnte. Und da gab es ja auch ein Conan-Fan-Paket, sage ich mal, zu gewinnen, wo man diese Sticker ja nochmal hatte. Und ja, das war der einzige Gewinn, den ich wollte, ehrlich gesagt. Genau, und ich wollte diese Sticker... Ich will Platz 50, bitte. Die Sticker, die ich dann quasi doppelt hatte, also auf dieser Extra-Seite, die habe ich denn benutzt, um eine Tasse von mir zu dekorieren, damit ich eine Conan-Tasse habe. Ja, aber die ist dann aber nicht zum Trinken, oder? Ja, doch, da sind ja nur Sticker drauf. Oh. Ja, aber ich meine, wenn du die, Tasse waschen tust, in die Spülmaschine oder so. Ja, nee, die wird ja nicht spülmaschinenmäßig gemacht, sondern per Hand dann ausgespült. Ja, und das klappt, ohne dass da mal... Ja, das klappt schon. Er hatte die Sticker noch ein zweites Mal zur Not. Ja, okay. Muss ich wieder beim Losdings mitmachen, damit ich. Nee, du hast sie noch im Sonderband. Ja, nee, die bleiben da drin. Die bleiben drin, ja, genau. Das ist in alle Ewigkeit, ja. Nun gut, ich denke, wir springen über zur spoilerfreien Zone. Wieder ein paar Spoiler, die keine Spoiler sind. Ihr kennt es aus den News-Podcasts, wenn nicht, dort gerne mal reinhören. Zunächst der gesonderte Abschnitt zu den japanischen Filmen, da ist ja auch einiges passiert. Da ist nämlich jetzt schon Film 18 im April herausgekommen. Zuvor gab es noch zwei Meldungen, und zwar wurde im Januar diesen Jahres das Plakat zum Film veröffentlicht. Sehr schön, wie ich finde. Ja, wunderschön. Und im März gab es noch einen neuen Trailer, der erstmals auch Rückblenden zeigt mit Shuichi Akai. Da wurde die Spannung nochmal auf ein ganz neues Level gehoben, ehe der Film dann im April erschien in Japan und wie im Juli bekannt wurde, mit bombastischen Zuschauerzahlen. Ja, unfassbar. Also Conan verkauft sich in Japan wie nicht wie geschnitten Brot, sondern wie geschnitten Brot mit Butter und ordentlich Wurst drauf. Also mein lieber Mann, wow. Ja, ja, ja. Es ist unfassbar. Ja, ja. Das kann man hier in Deutschland gar nicht, nicht begreifen. Vorstellen. Ja, danach wurde es etwas ruhiger um Detective Conan, ehe dann im Dezember erste Informationen und Trailer zu Film 19 veröffentlicht wurden, der ja im April nächsten Jahres in den japanischen Kinos anlaufen wird. Wieder mal ein Film mit Kaito Kid, mit Jiroshi Suzuki und Nakamori. Ist er auch mit dabei? Wurde schon angekündigt? Hab ich noch nicht gesehen. Ist noch nicht offiziell bestätigt, nein. Wundere ich mich auch gerade, ja. Der müsste dann auf jeden Fall noch mit irgendwann dazukommen. Hoffe ich doch. Muss ja, also. Hoffe ich, ne? Hoffe ich. Ja. Dann gehen wir über zur eigentlichen spoilerfreien Zone. Im Januar hatten wir darüber berichtet, dass es einen Conan-Flughafen für Tottori geben wird. Oh, das war im Januar. Ist schon eine ganze Ewigkeit her. Ja. Kommt einem aber immer noch irgendwie wie frisch vor, ne? Toll, ja. Also wirklich, wirklich schön, dass das endlich realisiert werden konnte, nachdem Aoyama sich das ja schon eine ganze Zeit lang gewünscht hatte, genau. Also indirekt. Jetzt wurde ein Flughafen nach ihm oder... Nee, ich dachte, er ist doch so, die Abenomics haben noch dann den Flughafen für ihn da. Ja, ja, oder? Bestimmt, ja. Okay, ja. Solange die keinen Atomreaktor daneben wieder ans Netz wieder hochfahren, machen. Ja. Ja. Okay, kurzer Abstecher in die japanische Politik, abgehakt, okay, weiter. Ja, kurzer Abstecher nach Japan abgehakt. Im Februar wurde bekannt, dass Detective Conan in Finnland eingestellt wird. Keine neuen Bände mehr für die Finnländer. Schade. Warum? Stattdessen haben sie jetzt 77 Bände und keinen 78. mehr. Tja. Und den 79. wie sieht es damit aus? Den gibt's auch nicht. Aber den 80. wieder. Ah, den 80. Nein, okay, auch nicht, leider, leider. Auch nicht, oh. Ja, also 77 Bände, danach war Schluss mit Detective Conan in Finnland. Direkt nach dem, oder direkt vor dem Mystery Train Fall wurde alles abgebrochen. Das ist fast so schlimm. Ja, besser als mittendrin. Wie Detective Conan bei Episode 333 abzubrechen. Oh. Das ist ähnlich schlimm, sag ich mal. Nein, nein, nein. Das ist ja wohl viel schlimmer. Was ist jetzt viel schlimmer? Ganz andere Ebene. Ja, auf mein 333 abbrechen. Ja, ich weiß nicht. Also schon ähnlich hart. Ja. Ja, ja, aber nicht für uns. Nee, aber für die Finnländer. Ja, ja, das ist mir egal. Ja. Ja. Nee, okay. Nee, schlimm, schlimm, schlimm und so. Ja, ja, ich traurig. Auch traurig, ja. Ja, ja. Ja. Ah, so ein Pech aber auch. Mann, ey. Vielleicht planen sie hätten sie mal zwei Wände pro Person gekauft. Vielleicht planen sie ein Comeback irgendwann so mit dem riesen Super Mystery Train Sonderband oder so. Könnte passieren, aber ist unwahrscheinlich. Schön wär's. Ja. Für die Finnländer. Der Abstecher nach Finnland ist damit auch vorbei. Dann gehen wir zurück nach Japan mal wieder. Da ist ein Nintendo 3DS-Spiel zu Detective Conan erschienen. Phantom Rhapsody, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Die Japaner werden es anders aussprechen. Also erstmals können die japanischen 3DS-Fans jetzt auch mit Detective Conan auf Reise gehen. Ja, im Mai gab es dann in Japan eine Conan-Ausstellung, wo eine originalgetreue Detective Mori ausgestellt wurde. Das war ja wohl immer der Oberhammer, wie Kevin sagen würde. Ja. Ja. Also. Der Hammer. Ich sah toll aus, ja. Da hätte ich eigentlich hinfliegen müssen, extra deswegen. Einmal in der Datei Marie sehen, sitzen, stell dir das mal vor. Ja. Unglaublich, mit Punkt gewesen. Du guckst raus, da stehen dann Gin, Wodka und die ganze Organisation auf dem Gegner. Und einfach so einen roten Punkt auf die Stirn, ne? Ja. Toll. Oh, nein, toll, an dem Traum. Auf einmal schießt Conan mit dem Fußball deine Scheibe ein und du weißt gar nicht. Und dann rutscht aus dem Fenster, ne? Und jagt einen, Konkurrenzdetektiven. Und auf dem Klo der Detektei erschießt sich jemand. Eine Katze läuft ja darum an ein Kater. Ja, Mensch. Ja, also wirklich sehr schade, dass wir das alle nicht erleben dürften, weiß nicht. Gut, Juli war dann 2014 auch noch, wer es glaubt oder nicht. Da wurde bekannt, dass ein neuer Kaito Kid Anime im Oktober starten soll. Da wurde auch ein Anime-Special zu Detective Conan für Herbst angekündigt, was dann erst im Dezember erschien. Also genau. Herbst scheint in Japan sehr lange zu gehen. Ja, man kann das ja ziemlich gut sehen, ne? Manchmal geht Herbst bis zum Januar, Februar, das war auch schon passiert sein. Oder bis Juni, Juli, ja, August. Ja, klar. Ja, ja, oder man denkt dann, ja, Herbst, und wenn man das dann noch ein bisschen verschiebt, ist ja sowieso bald zu Ende, da macht das nichts. Vor allem, vielleicht ist Japan ja auch so ein Territorium, wo es auch nicht mehr so viel schneit, von daher, ne? Ja, gehen wir wieder zurück nach Italien. Da wurde bekannt, dass Detective Conan neue Folgen erhält. Wir in Deutschland warten noch, in Italien wurde es Realität. Wow. Wieder zig neue Folgen. Ja. Ich bin neidisch. Glückwunsch. Ja. Nach Italien kann man schon mal fahren, zum Conan gucken, Urlaub. Ja, ja, aber... Wenn man es versteht, dann ja. Ja. Ah, bella, oh, Luigi, Pizza, ah, Pasta. Pizza. Ja. Mamma mia. Also Klischees und so haben wir ja gar nicht, ne? Nee. Komm, Spaghetti essen. Anstatt Ramen, ne? Spaghetti. Ja, in Japan wurde im Oktober dann noch der 39. Band der Short Stories veröffentlicht. Da ging es auch endlich mal wieder weiter nach 2012. Zudem noch The Best of Detective Conan 5. Jo, neues Best of von den Openings und Endings. Wieder mal die 5. Ausgabe dazu. Und in Amerika gab es, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, Crunchyroll, ja, Simulcast. Der da an den Start ging, also auch genial. Die Amerikaner kommen weiter als wir. Ja, nicht im Manga, ne, aber im Anime. Im Anime, ja. Offiziell und legal. Ja, das hätte ich auch gerne bei uns, aber das hatten wir ja schon. Ja, das wird wohl vorerst nichts, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vorher stimmt auch Jana. Fürchte ich. Ja. Dafür muss ich mich jetzt von dir verabschieden, Kevin. Denn die spoilerfreie Zone ist vorbei. Die ist vorbei. Und solche Witze kann ich hier nicht dulden. Ja, nee, okay, alles klar. Von daher... Ich fühle mich schuldig, ja. Dieses Jahr darfst du an keinem Conancast mehr teilnehmen, deswegen. Versprochen. Tut mir wirklich leid. Aber harte Maßnahmen müssen nun mal sein. Ich nehme die Strafe an, ja. Dafür hören wir uns dann 2015 wieder, wenn du magst. Okay. Ich überlege es mir noch. Okay. Also, okay. Alle Hörer sind jetzt bestimmt gespannt, wer uns denn zum nächsten Conancast, also zum Conancast zu Band 82, der im Januar erscheint, dann begrüßen wird, ob Kevin mit dabei ist. Alles steht in den Sternen. Ja, alles und noch mehr. Darum, weil ja alles in den Sternen steht, sage ich aber, was ich sagen muss, klar, Höflichkeitslöffel, ich hoffe, ihr habt ein wundervolles Weihnachtsfest, habt ein besinnliches Fest, viele Geschenke ausgepackt, eure Familie um euch herum gehabt und außerdem wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, dir auch, ja. Kevin. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Jahr. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Ja. Davon gehe ich aus. Bis zum nächsten Jahr. Ich zwing dich in den Podcast wieder rein. Oh, okay, alles klar. Dann wird's wohl bald wieder losgehen. Olli, auch dir auch. Ciao, Leo, bis nächstes Jahr. Wir freuen uns alle. Tschüss. Ciao, Leo. Und wir machen weiter mit dem Anime in Japan und danach noch mit dem Manga in Japan, da ist wieder einiges passiert. In Japan gab es die Episoden 724 bis 762, die dort veröffentlicht wurden. Das sind 39 neue Episoden, das sind 4 weniger als im Vorjahr, wo noch 43 neue Episoden erschienen sind. Diesmal nur 39. wobei das mit Vorsicht zu genießen ist. Davon waren 15 Folgen Filler-Episoden. Das waren auch 5 weniger als im Vorjahr, wo es ganze 20 Filler-Episoden gab, also fast die Hälfte, diesmal deutlich weniger als die Hälfte. Und es gab noch 8 remasterte Episoden, also alte Folgen, die neu aufgelegt wurden in 16:9. Da gab es 8 Stück von, auch eine weniger als im Vorjahr, minus 1. Dafür gab es erstaunlich viele Pausen beim japanischen Anime, wie ich finde. Und entsprechend insgesamt deutlich weniger neue Episoden. Ja, was anzumerken ist, in diesem Jahr ist der neue Zeichenstil, der im letzten Jahr noch ein wenig stark kritisiert oder diskutiert wurde, schon angekommen. Was sagst du denn mittlerweile zum Zeichenstil mit den starken schwarzen Konturen, Olli? Findest du den mittlerweile ganz okay oder ist er immer noch ein Dorn im Auge? Also ich kann von mir aus sagen, dass ich ihn mittlerweile okay finde, weil es bei mir in letzter Zeit auch gar nicht mehr so auffällt. Also ich achte ja generell so eher weniger auf die zeichnerischen Konturen oder so, sondern mehr, ob die Augen und die Nase richtig sitzen, wie da so die Reflexe sind. Und von daher fällt mir das auch beim Schauen der Episode jetzt gar nicht mehr so genau auf, wie denn das jetzt ist, halt, außer ich würde natürlich genauer drauf achten, aber in letzter Zeit ist es bei mir so, wenn ich die Episode schaue, dann konzentriere ich mich halt voll und ganz auf die Story und die Handlung und eher weniger auf die gezeichneten Gesichter. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich kann sagen, dass ich den Zeichenstil von Anfang an gar nicht mal so schlecht fand. Aber Gewöhnung ist eben alles. Also ich finde es mittlerweile ganz okay. Jede Epoche bei Detective Conan hat ja ihre eigenen Zeichenstile. Am Anfang war es ja auch anders, als es jetzt ist. Hat sich alles gewandelt und geändert. Muss man sich jetzt eben mit abfinden. Hat man sich mit abgefunden, sage ich mal so. Dann kommen wir noch kurz auf die Highlights zu sprechen des Anime-Jahres 2014 aus japanischer Sicht. Hast du da bestimmte Episoden, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Also vielleicht ja, vom Zeichenstil dann natürlich nicht, wenn du da nicht so drauf achtest, aber inhaltlich oder und auch besondere Filler-Episoden, die du gerne nochmal schauen würdest? Ja, also fangen wir direkt mit den Filler-Episoden an. Da habe ich wirklich überlegt und ja, was gesucht, aber da ist mir jetzt so wirklich nichts groß in Erinnerung geblieben, was besonders hervorzuheben wäre. Also ich muss mich dem anschließen. Also die Filler-Episoden sind eh nicht so mein Ding. Ich habe gar nicht mal alle geschaut, aber von denen, die ich gesehen habe, ja, keine Folge dabei, die wirklich stark herausgestochen ist. Ja, kann man, wie gesagt, nicht anders sagen. Auch das diesjährige Magic File, die Vorgeschichte zum 18. Film, ist ja wie die letzten Jahre auch schon nicht mehr so stark auf dem Film gewesen. Nur die letzten Sekunden haben halt auf den Film angespielt. Und die Episode an sich war eine nette Idee, aber war jetzt auch nichts Herausragendes. Also leider bei den Filler-Episoden dieses Jahr kein persönliches Highlight von mir. Und bei den richtigen Episoden? Ja, bei den richtigen Episoden wird's schwierig, weil ich fand, da gab es eine ganze Reihe an, ja. Richtige Episoden natürlich, Alter. Ja, okay. Halt die Originalhandlung beschreibenden Episoden, fand ich. Da gab es eine ganze Reihe von guten Episoden, hat ja angefangen mit den Schatztruhen und den Früchten oder die eine Truhe, wo es nochmal um Sera ging, dann. Ja, sehr schön. Dann kam ja noch Yumis Ex-Freund, wurde der eingeführt, ne? Also es war sein Debüt. Genau, ja. Also auch schon mehr. Dann nochmal was zur Organisation. Dann hatten wir auch, wie wir jetzt bei uns im Deutschland gelesen hatten, die Anime-Umsetzung von Kogoro in der Bar mit der wechselnden Perspektive. Also ja, waren einige schöne Episoden dabei. Dann noch mit Makoto und Kaito Kid ein bisschen was. Also ja, Polizisten hatten wir auch wieder, Takagi und Sato hatten einiges zu klären, also sind sehr viele, ja, Highlights. Also, ich würde es jetzt, wie gesagt, nicht mal so als Highlight bezeichnen, weil es wirklich dafür schon zu viele sind. Also es gab sind gute Episoden dabei, aber so besonders herausragend fand ich es jetzt halt nicht. Auch halt nicht die Episode mit der Jodie und Bourbon und Wermut, die Haupthandlung so ein bisschen mit vorangetrieben hat. Das sehe ich dann schon ein bisschen anders. Also genau wie du finde ich auch, dass die Folgen sich mittlerweile nicht mehr viel nehmen. Einfach alles, um nicht zu sagen Einheitsbrei, alles recht gleich und durchschnittlich. Aber sowas Herausragendes gab es nicht. Den Fall mit Jodies Erinnerung würde ich aber doch positiv hervorheben, da es ein Special war. Und weil es auch um die Organisation ging, also inhaltlich deutlich, was passiert ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Episoden. Also, das wäre so das einzige Plus, was ich hier irgendwie anmerken würde. Ja, gut, was heißt nicht viel passiert in den anderen Episoden? Also, gerade um Cera, finde ich, haben wir auch wieder jede Menge mysteriöse Sachen bekommen. Nicht zuletzt halt auch mit ihrer Familie und dem Mädchen, was jetzt gerade erst aufgetreten ist. Ja, aber Bourbon und Wermut sieht man dann schon. Ja, das ist auch Folgen. Wurde ja auch wieder viel aufgegriffen. Auch Wermuts Geheimnis wurde ja nochmal angesprochen von Bourbon. Dieses Druckmittel, was er da auf sie ausübt oder so. Wer weiß, was das wieder ist. Tja, also viele, viele gute Episoden. Die Filler-Episoden dann doch eher unterdurchschnittlich. Wenn du das ganze Anime-Jahr in Japan 2014 bewerten müsstest, wie viel würdest du denn da geben? Oh, da würde ich, also, da kommt dann mal drauf an, wie man es sieht, aber ich denke mal, selbst wenn ich die Füller-Episoden mit reinnehme, dann überwiegen die normalen Handlungsepisoden auf jeden Fall und ich würde da ruhig getrost 4 von 5 TV-Sendern geben, weil es wirklich hat sich jede Menge getan, wurde viel aufgegriffen, mysteriöses, die Haupthandlung ging voran und die Fälle waren ja auch nicht zu verachten. Ja, das sehe ich ganz ähnlich, also ich würde auch Richtung 3 oder 4 gehen, wahrscheinlich eher 3, also war ein ganz solides Jahr mit ein paar Höhepunkten, die allerdings nicht zu hoch waren, negative Ausreißer gab es auch ein paar, eben die Filler-Episoden wie immer, aber das ist jetzt auch nicht so schwerwiegend, dass man da sagen könnte, huch, was ist denn da passiert? Also so richtige Fehler bei der Umsetzung von Manga zu Anime gab es ja auch nicht. Also nicht, dass mir aufgefallen wäre. Von daher ein ganz solides Anime-Jahr 2014. Ja. Und ganz ohne Zombie-Episode. Ja. Gut, direkt dann weiter zum Manga in Japan. Da sind auch wieder einige neue Kapitel erschienen. 34 an der Zahl mit den Nummern 883 bis 915, das sind auch wieder 5 weniger als im Vorjahr. Entsprechend waren es 10 Fälle, Fall 255 bis 264. Das sind auch 3 weniger als im Vorjahr, wo es noch 13 Fälle gab, jetzt nur 10. Zudem wurden 4 reguläre Manga-Bände veröffentlicht, Band 82, 83, 84 und 85. Inhaltlich ist auch eine ganze Menge passiert, also es gab, wie gesagt, 10 Fälle, wo das Highlight eigentlich auch klar sein dürfte, schätze ich mal. Für mich war es eindeutig die scharlachrote Rückkehr von Shuichi Akai, das dürfen wahrscheinlich auch die meisten anderen Fans so sehen, ohne hier eure Meinung zerstören zu wollen. War es auch dein Highlight, Olli? Ja, auf jeden Fall, also wir haben ja mittlerweile auch in Deutschland schon erlebt, dass Akai vermeintlich gestorben ist und seit damals dachte ich, das wäre, war viel zu einfach und jetzt endlich nach, was weiß ich, einem Jahr, 2 Jahren, ich weiß es nicht, wie lange es her ist, ist er dann endlich wieder ins Leben zurückgekehrt, also darauf habe ich echt gewartet und ja, ich hoffe mal, jetzt geht es dann mit Akai auch weiter, aber wir wissen es nicht. Okiya ist auch immer noch mit dabei. Ja, was es denn ja auch noch gab, sind ein paar andere Fälle, die auch, ich sag mal, überdurchschnittlich waren. Zum Beispiel die angespannte Teeparty, wo Bourbon und das FBI ja aufeinander getroffen sind. Fand ich auch sehr, sehr schön. Fall mit dem Kamaetachi, der jetzt ja gerade erst lief, oder erschienen ist in Japan, der war auch nicht schlecht. Und nicht zu vergessen ist auch der Fall mit Haneda, um das Kapitel 900 herum, der dort ja seinen letzten Titel erringen wollte. Also auch wieder ein paar andere sehr schöne Fälle abseits von Akais Rückkehr, die nicht zu verachten sind und durchaus erwähnenswert sind als positive Aspekte des letzten Manga-Jahres. Ja, wir haben eigentlich wieder aus jeder Rubrik was dabei, kann man sagen. Haneda taucht wieder auf und ist diesmal auch der Hauptcharakter in seinen Kapiteln. Und Sera und das mysteriöse Mädchen tauchen auch wieder auf, da geht's auch weiter. Ja, also war wieder sehr viel los und ein großes Mysterium wurde aufgeklärt und wie ja, Aoyama eins, so ist, drei neue kommen dazu. Also wie gesagt, wir haben Bourbon mit seiner Vergangenheit zu dieser Frau, von der wir nicht wissen, wer sie ist. Und ja, Haneda hat auch noch nicht seinen letzten Zug gespielt und Sera und das mysteriöse Mädchen sind sowieso mysteriös. Ja, so ist es ja leider. Dann sind noch diverse Super Digest Books in Japan erschienen, die diverse Manga-Bände zusammengefasst haben und auch diverse andere Sonderbände sind noch veröffentlicht worden. Zudem gab es noch als besonderes Highlight mal wieder drei neue Kaito Kid Kapitel. Endlich mal wieder. Ja, die gab es ja auch. Genau, die waren auch noch in diesem Jahr, also kommt mir auch schon vor wie eine Ewigkeit, dass die erschienen sind, aber es war tatsächlich 2014. Deswegen erklärt sich auch, warum so viele, also wenig Fälle oder Kapitel zu Detective Conan erschienen sind. Aoyama hat sich da ein wenig Pause genommen, mal wieder Kaito Kid weitergezeichnet und Detective Conan ein bisschen vernachlässigt, wobei man das nicht als vernachlässigen zählen kann, würde ich mal sagen. Nö, das kann man getrost verschmerzen, vor allen Dingen, weil er ja auch bei Kaito Kid dann eine neue kleine Story, kann man sagen, gezeichnet hat und nicht so nur zwei Kapitel und dann das letzte offen gelassen hat. Ja. Was das Manga-Jahr in Japan anbelangt, würde ich hier an dieser Stelle die 4 Abzeichen vergeben von 5. Fand es wirklich schön, diverse verschiedene Fälle zu sehen, auch wenn der Standard-Typus mit seinen 3 Kapiteln und 3 Verdächtigen immer noch da war. Aber die scharlachrote Rückkehr hat das doch sehr weit nach oben verbessert, sodass ich hier auf jeden Fall 4 Abzeichen vergeben möchte. Und die anderen Fälle waren ja auch nicht schlecht an sich, sondern durchaus durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Ja, dem würde ich mich anschließen. Da vergebe ich auch gern 4 von 5 Manga-Bänden für das gesamte Jahr, weil wir wirklich ja jede Menge, wie kann man es sagen, kleine Handlungsstränge aus den verschiedensten Rubriken, wie ich schon sagte, hatten und jede Menge Charaktere sind aufgetreten, nicht nur die Standardkommissare wie Megure und Yamamura, auch Kansuke war mal wieder mit dabei mit seinem Gefolgspolizisten, sag ich mal. Ja. Und ja, von daher haben wir wieder viel gesehen und ja, die Fälle waren auch sehr spannend, einige mehr, andere weniger, aber es war jetzt kein Fall dabei, wo ich wirklich sagen könnte, den hätte man weglassen können. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also sehr, sehr schönes Manga-Jahr. Ich hoffe, das geht nächstes Jahr so positiv weiter. Gilt natürlich auch für den Anime in Japan, wobei da der Handlungsraum schon recht festgelegt ist, nämlich die Kapitel, die in diesem Jahr in Japan erschienen sind. Genau. Aber auch, was den Anime und Manga in Deutschland betrifft, da ist ja für Deutschland auch beim Manga auch schon fast alles bekannt mit den zig Sonderbänden. Beim Anime hoffe ich, dass ProSieben da oder ProSieben Max wieder oder erstmals etwas schafft, nämlich Detective Conan mit 9 Folgen zurückzuholen, auch wenn eine Wiederholung vielleicht fürs Erste gar nicht mal so schlecht wäre. Ja, wäre auf jeden Fall gut, weil mittlerweile ist es ja auch schon sehr lange her, dass man die Episoden gesehen hat. Da wäre so eine Auffrischung nicht schlecht. Und ProSieben hat ja jetzt gerade erst mit dem Anime Mittwoch abgeschlossen. Der macht ja zurzeit Winterpause und der hat regelmäßig gute Quoten erzielt. Also denke ich mal, es wird auf jeden Fall was kommen. Wir wissen halt noch nicht was, aber so wie immer. Ich denke, wenn Conan kommt, dann denke ich auf ProSieben Max, weil ProSieben Max dieses Jahr wirklich, es ging an den Start und hat schon ein gutes Programm aufgestellt und auch für One Piece halt die 9 Folgen auch gebracht. Ja, Also wenn dann dort höchstwahrscheinlich, es sei denn, es passiert irgendwas, womit jetzt noch keiner rechnet im nächsten Jahr. Kann ja sein, dass Viva oder RTL 2 oder noch ein anderer Sender auch wieder sagt, komm, wir versuchen nochmal mit Anime. Möglich, möglich, möglich ist alles. Ja, da verrät uns unsere Glaskugel leider nichts. Leider nicht, nein. Verraten möchte ich jetzt allerdings, dass der Conancast in diesem Jahr sein Ende gefunden hat für diese Staffel. Nächstes Jahr geht es natürlich wieder weiter mit dem ersten und nächsten Podcast im Januar. Da starten wir unsere 6. Staffel. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Jahr dabei wart, uns fleißig zugehört habt. Gibt ja, wie gesagt, 21 Ausgaben in diesem Jahr, die ihr hören könnt, gehört habt. Genau wie Kevin schließe ich mich an, wünsche euch einen guten Rutsch, hoffe ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest, sage tschüss und bis zum nächsten Jahr 2015, bleibt sicher. Ja, auch ich verabschiede mich für dieses Jahr mit euren guten Wünschen für euch an der Silvesternacht, dass ihr sie heile übersteht, gut reinkommt und uns dann nächstes Jahr auch wieder bei unserem Conancast zuhört, uns unterstützt in der Community und ich hoffe auch, dass ihr das letzte Conning-Jahr genauso ja, schön empfandet wie wir. Ja, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk ist übrigens, dass ich diesmal die Verweise vergessen habe. Also, egal. Ihr kennt sie ja eh alle. Okay, Olli, was machen wir jetzt? Ja, dann drücken wir ein letztes Mal in diesem Jahr auf Stopp.